Insel Sodor ist ein kleines, hügeliges Eiland mitten im schönen blauen Ozean, nicht weit vom englischen Festland. Mit grünen Wiesen und Feldern, felsigen Buchten, in denen das Meer rauscht, mit leise murmelnden Bächen und uralten Bäumen. Sodor hat herrliche gelbe Sandstrände, Windmühlen, die ihre weißen Flügel lustig im Wind drehen, ein Kohlebergwerk und einen Hafen, an dem die weißen Fahrgastschiffe mit den Besuchern der Insel anlegen. Aber das Tollste, es gibt hier noch echte Dampflokomotiven. Sie haben die Insel berühmt gemacht. Gordon, Henry, Percy, Edward, Emily, James, Arthur, Salty. Ihretwegen kommen jedes Jahr im Sommer die vielen Feriengäste nach Sodor. Überall auf der Insel sieht man die Lokomotiven, die Gleise entlang schnaufen und ihre lustigen weißen Dampfwolken in den Himmel pusten. Hab ich da eben jemanden vergessen? Oh, natürlich, Entschuldigung. Thomas, die Dampflokomotive. Unser Thomas, der kleine Frechdachs mit dem hellblauen Kessel, den knallroten Puffern und dem freundlichen Gesicht mit der Stupsnase. Ständig spielt er den anderen Streiche und trotzdem lieben ihn alle. Da kommt er gerade vorbeigefahren mit seinen beiden schokoladefarbenen Fahrgastwaggons, Annie und Clarabelle. Hey, Thomas! Auf unserer Insel herrscht immer jede Menge Betrieb. Ständig müssen Waren aller Art und die Fahrgäste hierhin und dorthin transportiert werden. Für die Dampfloks gibt es immer viel zu tun. Auf dem Bahnhof von Knepford sieht man gerade die größte und schnellste Dampflok, den mächtigen blauen Gordon, eingehüllt in Dampfschwaden, die aus seinen Ventilen hervorquellen. Sein Heizer hat ihn tüchtig eingeheizt mit drei vornehmen grün-beigefarbenen Reisewaggons, in denen es sich die Fahrgäste bequem gemacht haben, startet er jetzt zu einer seiner Non-Stop-Expressfahrten quer über die ganze Insel. Der grüne Henry, ebenso wie Gordon eine Schnellzuglok, rattert im selben Moment mit einigen Güterwagen vorbei und James, die rote Edellokomotive, ist soeben von einer Tour heimgekommen und fährt langsam, leise und geheimnisvoll eine seiner eleganten Dampfwölkchen in die Luft zischelnd, rückwärts in Richtung Eisenbahndepot. Dem Lokschuppen von Titmaus. Aber dort drüben, bei den Gütergleisen, sieht man jetzt unseren Thomas bei der Arbeit. Er pufft einige Dampfwölkchen aus seinem Schornstein, während er die braunen, störrischen Güterwagen mit den mürrischen Gesichtern hin und her rangiert. In diesem Moment erscheint ein blaues Auto und heraus zwängt sich mit wichtiger Miene der Chef oder dicke Kontrolleur, wie er heimlich von allen genannt wird, gefolgt von zwei uniformierten Bahnbeamten. Was wollen die drei von Thomas? Mein Lieber, ich habe da eine Spezialaufgabe für dich. Es ist wichtig, es ist eilig und es ist, ich möchte mal sagen, pikant. Sehr pikant. Das ist das richtige Wort dafür. Wichtig und pikant. Folgendes. Die Fischer von Sodor haben so viele Fische gefangen wie noch nie. Ja? Das ist ja toll, wenn man Fisch mag. Aber ich kann Fisch nicht leiden. Wie? Was? Sehr witzig. Also die Sache ist die, der gute Arthur. Ist das nicht die rotbraune Dampflok? Igitt, wie der vorhin nach Fisch gestunken hat. Und, ja, er stinkt oft ein wenig nach Fisch, wenn er die Fischwaggons zieht. Aber Arthur ist einer unserer Besten. Der arbeitet wie ein Tier. Tolle Maschine. Wo war ich stehen geblieben? Kurzum, du musst Arthur helfen, den Fang vom Fischerdorf zum Hafen zu transportieren. Er schafft es alleine nicht rechtzeitig. Alles klar? Die Güterwaggons stehen schon bereit, voller Fisch, dicke, große, pikante Seefische auf Eis. Dicke Seefische? Oh nein! Oh. Was bleibt ihm anderes übrig? Mit einem trotzigen Schmollmund fährt Thomas an den Bahnhofsgebäuden vorbei, hinaus aufs freie Land. Er rattert immer schneller die Strecke zum Fischerdorf hinunter und lässt dabei ordentlich Dampf ab. Er tutet und streckt sein Gesicht in den frischen Fahrtwind. Über eine Weiche rattert er die langgezogene Kurve hinunter zum Fischerdorf. Er verlangsamt die Fahrt und nähert sich der Verladestation. Vor den Lagerhäusern stehen viele schmuddelige, mit Fischwasser klebrig besudelte graue Güterwaggons. Alle bis oben hin mit dicken, silbrig glänzenden Fischleibern beladen. Die ganze Gegend riecht nach Meer, Tang und Fisch. Thomas hält die Luft an. Oh, wie das stinkt! Und so viele Anhänger sind das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! 12 Fischwagen! Meine Güte! Naserümpfend rollt er hinter die bereitstehenden Waggons, wird mit ihnen verkuppelt, das Signal zeigt freie Fahrt und Thomas beginnt zu schieben. Auf geht's! Dieser Gestank und Thomas muss sich mächtig ins Zeug legen, so schwer wiegen die 12 über und über mit Fisch beladenen Anhänger. Alles ächzt und zittert unter der Last. Langsam setzt sich der Zug in Bewegung. Es geht bergauf. Und Thomas muss alle Kraft einsetzen, um die 12 schweren Waggons zu schieben. Doch als er die Steigung überwunden hat, nimmt er wieder Fahrt auf. Bergab geht es leichter, der Zug wird immer schneller. Aber der Fahrtwind bläst ihm ununterbrochen den stinkenden Fischgeruch genau in die Nase. Und mit zunehmender Geschwindigkeit tropft ihm auch der widerliche Fischsaft vom schmelzenden Eis über das ganze Gesicht. Voll Seibel, Fischsaft, oh, mir wird ganz schlecht. Oh, ich muss langsamer werden. Bremsen, bremsen. Das hören die Güterwaggons, diese verschlagenen Gesellen, die immer darauf aus sind, den Loks üble Streiche zu spielen. Sie ruckeln und wackeln mit ihren Fahrgestellen, sodass die dicken Fische hin und her geschüttelt werden und noch mehr von ihren unangenehmen Flüssigkeiten verspritzen. Der arme Thomas, er bekommt alles direkt ins Gesicht. Und die bösartigen Güterwagen werden immer schneller. Thomas bremst, aber es nützt nichts. Aufhören! Sofort aufhören! Den kritzig jetzt! Aber die Güterwaggons denken überhaupt nicht daran, aufzuhören. Sie haben einen Heidenspaß. Hämisch verziehen sie ihre gemeinen Gesichter und das Wackeln und Ruckeln wird immer heftiger. Sie ziehen und ziehen und werden immer schneller. Jetzt werden sogar einige der dicken, schwabbeligen Fischleiber aus den oberen Kisten in die Höhe geschleudert und vom Fahrtwind Thomas voll ins Gesicht geklatscht. Mit hängender Zunge und vor Angst geweiteten Scheinwerferaugen hechelt der arme Thomas hinterher. Doch es soll noch schlimmer kommen. Am Ende des Berges, hinter der langgestreckten Kurve, die Thomas mit seinem Fischzug jetzt mit Höchstgeschwindigkeit entlang rast, steht der freundliche Salty. Eine rot-gelbe Dampflokomotive mit ockerfarbenem massiven Prallschutz vor einem Stoppsignal. Gemütlich vor sich hin dampfend wartet er auf die Weiterfahrt. Jetzt kommen die 12 Fischwaggons mit Thomas im Schlepptau um die Kurve gerast. Die Waggons sind außer sich vor Schadenfreude. Sie grinsen hämisch und ruckeln und wackeln. Schneller, schneller, wackeln, ruckeln, zuckeln, das macht Spaß! Erst jetzt sehen sie die Gefahr. Sie reißen die Augen vor Angst weit auf. Sie schreien entsetzt. Aber es ist zu spät. Schon zerschellen sie an Sortys dickem, eisernen Prallschutz. Die ersten drei werden von der Wucht zerschmettert und in tausend Stücke gerissen. Die anderen rasen in das Chaos hinein. Bretter, Räder, Fische, Eisbrocken, alles wirbelt durcheinander und kommt schließlich mit einem Riesenkrach zum Stehen. Dann ist es ganz still. Salty schaut ganz verdutzt nach hinten. Er ist unverletzt, durch seine schweren gusseisernen Platten am Heck bestens geschützt. Da steht er in einem Meer von Fischleibern und grinst. Tja, diese dummen, übermütigen Waggons. Da jammern sie nun. Hey, Salty, die Güterwagen haben mir einen Streich gespielt. Entschuldige bitte. Und dieser Fischgestank tut mir echt leid. Halb so wild, mein Junge. Der Geruch? Kein Problem. Er erinnert mich ans Meer. Bald darauf erscheint der dicke Kontrolleur an der Unfallstelle, zusammen mit Harvey, der roten Arbeitsdampflok mit dem Schwenkarm. Während Harvey die Trümmer beiseite räumt und die Strecke frei macht, kommt der dicke Kontrolleur angestapft und hält Thomas eine Strafpredigt. Du hast Chaos und Verspätung verursacht. Du musst lernen, vorsichtiger zu fahren. Ja, Sir. Tut mir leid, Sir. Sag mal, du riechst irgendwie ziemlich streng, mein Lieber, nach Fisch. Du solltest mal in die Waschanlage fahren, bevor ich dein Bevor Thomas jedoch in die Waschanlage darf, muss er erst noch seine Arbeit vollenden. Die unversehrten Waggons müssen zum Hafen transportiert werden. Aber Thomas hat aus dem Unglück gelernt. Ha! Ich ziehe die Waggons, dann habe ich immer frische Luft in meiner Nase und ich fahre lieber zweimal, dann kann nichts passieren. Als der Kran am Hafenkai endlich die letzte Kiste Fisch auf das Frachtschiff gehievt hat, kommt der dicke Kontrolleur, macht ein zufriedenes Gesicht und ist stolz auf Thomas. Du bist doch eine sehr nützliche Lokomotive, Thomas. Danke. Jetzt freue ich mich auch ganz besonders darauf, mit euch allen das Erntedankfest zu feiern. Ach ja, das Erntedankfest. Gibt's da denn auch wieder das Feuerwerk? Bitte, fahr du erst einmal zur Waschanlage. Du hast es wirklich nötig. Ja. Du riechst ein wenig pikant. Das Erntedankfest ist immer ein großes Ereignis auf der Insel Sodor. Erntewagen werden mit Kornähren und Blumen geschmückt und in den Ortschaften gibt es farbenprächtige Umzüge. Der dicke Kontrolleur jedoch veranstaltet jedes Mal zum Abschluss dieses besonderen Tages ein Herbstfeuerwerk, direkt vor dem Bahnhof von Knepfort, zu dem immer viele Schaulustige angereist kommen. Für die Dampfloks ist es das wichtigste und schönste Ereignis des ganzen Jahres. Am nächsten Sonntag nach dem Unfall mit dem Fischzug war Erntedankfest. Thomas und James stehen gerade dampfend vor ihrem Lokschuppen in Titmouse bei Knepfort, als der dicke Kontrolleur heranstolziert kommt. Heute Abend findet das große Herbstfeuerwerk statt. Du, James, holst das Feuerwerk vom Güterbahnhof ab. Ja! Es sind mehrere Spezialgüterwaggons mit Aufklebern. Vorsicht, feuergefährlich und so weiter. Aber du machst das schon, James. Lass dir ordentlich einheizen und dann dampf los! Also! Bis heute Abend! Ja, Sir. Aber ich wollte doch das Feuerwerk abholen. Der dicke Kontrolleur hat sich für mich entschieden, weil ich rot bin wie eine Rakete und doppelt so gut aussehe wie du. Tschüssi! Doppelt so gut aussehe. Bin schon unterwegs. Bis später. Juhu! James ist außer sich vor Freude. Was man von Thomas nicht gerade sagen kann. Schmollend, mit weinerlichem Mund, steht er ganz verloren vor seinem Lokschuppen. Dann dampft er widerwillig hinüber zum Güterbahnhof. Ich hätte so gern das Feuerwerk abgeholt. Und jetzt darf ich wieder Güterwagen rangieren. Blöder James. Na, kommt schon her, ihr schmuddeligen, ekligen Güterwagen. Da! Da! Da! Da! Wütend knallt er die Güterwagen aneinander, schiebt sie mit so derben Puffen und Stößen hin und her, dass selbst diese groben Gesellen ganz erschrockene Gesichter machen. Derweil rattert James stolz über die Insel. Er hat eine prächtige Laune. Tut, tut! Die beste und die klügste, die beste und die schönste Lokomotive. Ja, das ist der James. Ah, es ist ein herrlicher Tag. Es ist schön, eine Lok zu sein. Schon gleitet der schöne James, kleine Dampfwölkchen puffend, in den Güterbahnhof ein, erreicht über einige Weichen den Lagerbereich, wo die Waggons schon für ihn bereitstehen. Bis oben hin beladen mit den gut verpackten Feuerwerkskörpern. James wird schnell mit dem Zug verkoppelt. Ein Signal ertönt und dann dampft er wieder los. Ja, ja, ja, ja! Ich freue mich schon, wenn das Feuerwerk beginnt. Das wird ein Sprühen und Funkeln. Bunte Sternstuppen werden am Himmel erscheinen, Raketen aufzischen und alles, weil ich es transportiert habe. Einfach klasse, toll, super! Na nun? Was soll das? Bremsen? Halt, stopp! Keinen Meter weiter! Mit dir stimmt etwas nicht. Meine Instrumente zeigen mir eine Gefahrenlage an. Hä? Gefahrenlage? Ich fühle mich aber gut, Lokführer. Völlig okay, wie immer. Wir müssen schnellstens weiter zum Bahnhof von Knapford. Alle warten auf das Feuerwerk. Geht nicht. Du hast eine Panne. Ich? Eine Panne? Glaub ich nicht. Ich ziehe jetzt die Bremsen fest und du wartest hier. Ich laufe zum Streckentelefon. Ich muss Hilfe anfordern. Auf dem Bahnhof von Knapford sind inzwischen viele Kinder und Erwachsene von überall her angekommen, um das Feuerwerk zu bewundern. Auch Thomas dampft gerade aufs Nebengleis, als Gordon die letzten Fahrgäste aussteigen lässt. Jetzt drängt sich drüben auf einmal der dicke Kontrolleur durch die Menschenmenge. Mit besorgter Miene eilt er hinüber zu Thomas. Thomas, du musst helfen! James hat eine Panne. Sein Lokführer hat gerade mit mir telefoniert. Du musst ihn abholen und zurückbringen, Thomas. Sonst muss ich das Feuerwerk absagen. Oh, das Feuerwerk absagen? Oh nein, dann wären all die Kinder ganz traurig. Ja. Ich fahre sofort los. Tutu! Ja, beeil dich, Thomas. Viel Glück. Thomas rattert los und dampft durch die einsetzende Dämmerung. Seine Scheinwerfer sind eingeschaltet. Er weiß, dass er gut aufpassen muss. Jeden Moment kann der liegen gebliebene Zug von James vor ihm auftauchen. Er muss sich beeilen, darf aber auch nicht zu schnell fahren. Beeilen, aber nur nicht zu schnell fahren. Nur keinen Fehler machen. Ah, da ist er ja, der Pannen-James. Na, du zerbeulter Dampfkessel. Du siehst ja nicht besonders nützlich aus. Pannen-James? Das ist gemein. Ich bin zutiefst gekränkt, jawohl. Ich rolle jetzt hinter den Zug und schiebe von hinten. Aber du musst vorne für mich aufpassen, okay? Gar nichts ist okay. Sag nie wieder Pannen-James zu mir, das mag ich nicht. Und dann hast du gesagt, ich bin nicht nützlich. Pfui! Das hat mich gekränkt. Ich schmolle. Ich bin beleidigt. Ich kann so nicht fahren. Oh je. Was kann man da nur machen? James? Was ist? Aber wenn die Waggons nicht rechtzeitig nach Knepfort kommen, wird das Feuerwerk abgesagt. Denk nur an die vielen Kinder. Die wären dann sehr, sehr, sehr traurig. Möchtest du das wirklich? Aber, ach, nein, ich will nicht, dass die Kinder traurig sind. Na also, können wir jetzt fahren? Also gut, okay. Ist die Strecke frei? Ja, dampfen wir los. Tut, tut! Auf dem Bahnhof von Knepfort wird der dicke Kontrolleur allmählich ungeduldig. Immer wieder schaut er auf seine silberne Taschenuhr. Selbst Gordon verzieht bedenklich die Stirn und rollt unruhig mit seinen Scheinwerferaugen. Es wird immer später und immer später. Die Kinder müssen doch bald ins Bett. Wenn Thomas und James nicht gleich kommen, muss ich das Feuerwerk absagen. Tja, leider. Leider. Ich muss mich dazu durchringen. Stationsvorsteher! Machen Sie die Durchsage. Es muss leider ausfallen, das Feuerwerk. Eine wichtige Durchsage. Das Feuerwerk muss leider... Das Feuerwerk... Da sind Sie! Es beginnt gleich. Hallo, sagen Sie es schon. Ja, das Feuerwerk! Das Feuerwerk, liebe Kinder, es beginnt gleich! In letzter Minute haben sie es geschafft, Thomas und James. Schnell werden sie entladen, Spezialfeuerwerker öffnen die Kisten. Und dann beginnt ein herrliches Feuerwerk mit funkelnden Kometen, hoch aufzischenden Raketen, die in tausend bunte Funken zerplatzen und haufenweise Silberregen verbreiten. Es knallt, donnert und blitzt und alle sind begeistert. Am meisten aber Thomas, James und der dicke Kontrolleur. Gut gemacht, Thomas. Selbst gut gemacht, James. Stopp. Ihr habt beide gute Arbeit geleistet. Ja, ich finde, wir sind beide nützliche Lokomotiven. Aber am nützlichsten sind wir, wenn wir zusammenarbeiten. Ja, genau.